Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 39, Tegel, den 14. Dezember 1795. Mein Auge ist zwar ziemlich wiederhergestellt, liebster Freund, aber ich muss heute einiger Geschäfte wegen zu meiner Mutter nach Berlin und habe also nicht Zeit, mich auf ihre beiden schönen Aufsätze, die ich nun ganz gelesen, einzulassen. Sie haben mir einen unglaublichen Genuss verschafft und ich bin überzeugt, dass sie in jeder Rücksicht ein entschiedenes Glück machen werden. Zwar wird sich gewiss Geschrei genug dagegen erheben, aber, und darauf kommt es doch eigentlich an, Interesse werden sie sicherlich überall erwecken, und es ist sehr möglich, dass sie noch den Horen am Ende dieses Jahres einen Schwung geben. In allen Urteilen, die sie fällen, stimme ich gänzlich mit ihnen überein, und einige sind ihnen in der Tat außerordentlich gut gelungen, vor allem Klopstock und Goethe. Bei Wieland war der Gegenstand etwas delikat, doch haben sie sich sehr gut herausgezogen. Herder wird ihnen freilich zürnen, dass sie ihn nur so im Haufen erwähnen, aber es wäre auch schwer gewesen, ihn eigen und ganz zu seiner Zufriedenheit mit unparteiischer Gerechtigkeit aufzustellen. Das Wichtigste an dieser Arbeit ist unstreitig, dass sie der Kritik eine ganz neue, bisher unbekannte Bahn bricht, dass sie da Gesetze aufstellt, wo man bisher nur nach subjektiven Gefühlen geurteilt hat, die wirklich bisher ein jeder sich gleich ungerecht, bald ausschließend für die Naiven, bald für die sentimentalischen Dichter erklärte, und dass sie zugleich so viele Beispiele an so verschiedenen Dichtern aufführt. Es kann nicht fehlen, dass nicht dieser Weg sollte auch bald weiter betreten werden, und diese neue Ansicht macht eine Revision beinahe aller bisherigen Urteile nötig. Auch in der Idee komme ich ganz mit Ihnen überein, doch darüber nächsten Freitag mehr, da es mir heute an Muße fehlt. Über Dunkelheit wird, hoffe ich, bei diesem Aufsatz niemand klagen. Die Hauptidee ist so einfach, und Sie haben ihr so viel Klarheit gegeben, sie auch so oft wiedergebracht, dass ich kaum die Möglichkeit eines Missverständnisses sehe, wenngleich der neue Gebrauch älterer Namen hier und da einige verwirren wird. Die Entgegenstellung der Ausdrücke naiv und sentimentalisch scheint mir auch sehr richtig. Das Einzige, was Sie vielleicht noch mehr hätten der Deutlichkeit wegen herausstellen sollen, ist, dass nicht bloß, wie Sie auch ausdrücklich sagen, immer von beiden Ingredienzien etwas in jedem Dichter sich befindet, sondern dass auch, wie es mir scheint, die Naiven schon immer in ziemlich hohem Grade sentimentalisch sind. Selbst Homer erinnert schon häufig, dass die bessere und größere Natur, die er in seiner Schilderung hinzustellen sucht, nicht mehr da ist, und die übrigen alten Dichter tun dies noch mehr. Doch muss ich hierüber, da es mir bloß während des Lesens eingefallen ist, noch erst genauer nachdenken, die Note gegen die Bibliothek, Annalen und so fort, ist das Einzige, was ich weggewünscht hätte. So gerecht diese Züchtigung ist, so hätte ich es ihnen angemessener gehalten zu schweigen. Auch dem Halbverständigen zeigt ihr Aufsatz selbst und ihr Urteil über so manchen Dichter und Schriftsteller genug, was sie eigentlich für eine würdige und unwürdige Beurteilung halten, und auf die Bibliothek enthielt sogar das Ende des Aufsatzes im 9. Stück eine zwar indirekte, aber sehr deutliche Antwort. Wen meinen Sie mit den Reisebeschreibungen für Ihren letzten Brief und Ihr Urteil über meine Arbeiten? Meinen herzlichsten Dank. Ich will suchen, Ihre Ratschläge, wie ich kann, zu benutzen, um auch die Last der Horen Ihnen, so viel ich kann, zu erleichtern. Was Plane betrifft, bin ich jetzt ziemlich reich, nur mit der Ausführung steht es immer schlecht. Was Sie mir über die Verteilung meines jetzigen Stoffs sagen, hat sehr meinen Beifall. Nur dürfte es freilich viele Schwierigkeiten finden, auch auf diese Weise gleich das Ganze anzugreifen. Für mich ist offenbar der Weg durch einzelne Schriftsteller leichter. Ich habe seit meinem letzten Briefe an Sie eine Schilderung Pindars angefangen, und um wenigstens nicht müßig zu werden, will ich damit fortfahren, bis ich dahin komme, mir nach Ihrem jetzigen Vorschlag eine bestimmte Idee von einem einzelnen Aufsatz zu bilden. Was hielten Sie zum Beispiel davon, eine Abhandlung über die Art der Charaktere zu schreiben, welche die alten Dichter aufstellen, und dies mit einigen neuern zu vergleichen? Man käme dadurch auf einen Hauptzug der alten, große Figuren in einfachen Umrissen darzustellen, die miteinander in großer Mannigfaltigkeit kontrastieren, aber in sich selbst und durch besondere Züge nicht mannigfaltig charakterisiert sind, zwar einen großen Inhalt, aber nicht einen so verschiedenartig spezifizierten Reichtum, als die Charaktere der neuern Dichter besitzen. Auch bildeten die Hauptcharaktere der Tragiker vielleicht einen ähnlichen an sich geschlossenen Kreis als die Gestalten der Götter und noch mehr die Charaktere Homers, von denen wir manchmal sprachen. Sowohl diesem Gedanken als allen übrigen will ich ferner nachgehen. Auch will ich suchen, eine Übersicht dessen zu machen, was im Ganzen berührt werden müsste. In der Allgemeinen Literaturzeitung ist eine sehr lange und, wie es scheint, gründliche Rezension von Pau, Recherche sur le Grec. Von wem mag diese wohl sein? Es läge mir daran, es zu wissen. Ich dachte vielleicht von Schlegel in Dresden, doch war er ja sonst nicht Mitarbeiter. Ich muss hier schließen, weil es Zeit ist, fortzureiten. Leben Sie herzlich wohl und nehmen Sie diese flüchtigen Zeilen wenigstens als einen Beweis meines Wunsches, doch sogleich etwas auf ihren herrlichen Brief zu erwidern. Freitag schreibe ich recht ausführlich über ihre Aufsätze und ihren göttlichen Plan zur Idylle. Ihr H.